Sendung heißt Österreich nahe dran. Ravenets, Österreich. Einige Schulfreunde brachen in schöner Regelmäßigkeit jeweils zu Beginn der Ferien in Begleitung ihrer Eltern dorthin auf. Sonderlich glücklich kehrten sie nach meiner Erinnerung nicht zurück. Aber soll ich meinen Eltern im Nachhinein dankbar sein, dass sie mich als jungen Teenager zwar nicht in die Berge, dafür aber nahezu unentwegt an die See verfrachteten? In den Unterkünften begegneten mir wahlweise herumtollende Kinder oder gebrechliche Ältere, die stets dasselbe sagten, wenn sie mich sahen. Na, junger Mann, gefällt es Ihnen hier? Junger Mann, ich hasste diese Anrede. Schlimmer als Sie war allenfalls noch diese hier. Meister. Meister, kannst du die Wagen da hinten machen? Oder Meister, kannst du auch schnellere Musik spielen? Auf solche oder ähnliche Bemerkungen, Fragen reagiere ich bis heute cholerisch. Deshalb schnell zurück zum Thema Österreich. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten. Weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und von den Gästen kein einziger Eintrittskarten braucht. Wenn's Nacht wird über Simmering, kommt Leben in die Toten. Und drüben beim Krematorium tanz Knochenmark abraten. Dort hinten bei der Marmorgruft, dort stehen zwei Skelette. Die stessen mit zwei Urnen und saufen um die Wette. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wir's erlebt doch noch nicht wahr. Weil alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre. Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen und sie verfallen schon dort seit über 100 Jahren. Trost ist kalt und rund ist warm, nur manchmal ein bisschen feucht. Aber wenn man so drunter liegt, freut man sich, wenn's gerade noch die andere leucht. Es lebe der Zentralfriedhof, die Szene wirkt makaber. Die Pfarrer tanzen mit den Huren und Juden mit Arabern. Herz an alle, wieder lustig, Herz lebt alles auf. Immer soll ich am Spiel der Binte, hat ein Wahnsinnshammer drauf. Ein Mann, den ich sehr mag, Wolfgang Ambros. Österreich, nahe dran. Als ich 13 Jahre alt war und der Sommer kam, ging es erneut zur See. Doch diesmal war alles anders. Im Strandkorb nebenan entdeckte ich ein bildhübsches Mädchen in meinem Alter und prompt verliebte ich mich und nahm mir vor, die Unbekannte anzusprechen, sobald sie denn allein wäre. Doch irgendwie war sie nie allein. Und war sie es doch einmal, war ich es nicht. Oder aber mir fehlte der Mut. Ein Junge aus der Kleinstadt, schüchtern bis über beide Ohren. Aus der Musikbox einer nahegelegenen Strandbar dröhnte, zumindest will meine Erinnerung es so, stets das gleiche Lied. Eins von Marianne Rosenberg. Fremder Mann. Fremder Mann, schau mich an, fleht sie darin unentwegt. Und ich hoffte, das Mädchen vom Strandkorb nebenan würde genau das denken und hoffen, dass ich sie anschaue. Nun ja, ich tat mein Bestes, aber um ehrlich zu sein, die meisten meiner Blicke waren wohl eher doch verstohlen. So kam es, dass wir nicht ein Wort miteinander wechselten und überdies der Strandkorb nebenan eines Tages mit gänzlich anderen Personen belegt war. Ein älteres Paar residierte nun hier. Die Dame betrachtete mich und fragte dann: Na, junger Mann, gefällt es Ihnen hier? Irgendwie war ich heilfroh, als die Ferien ihrem Ende entgegengingen und ich zu Hause meine Freunde wieder traf. Auch die hatten ihren Ferientrip beendet, über den sie ähnlich ungern sprachen wie ich über meinen eigenen. Sie kamen aus Österreich. von diesem Mann, wo du so viele andere haben kannst. Ist er nicht nur ein Zeitvertreib für dich? Ich hab nur einen Mann. Lässt du ihn gehen irgendwann? So wär er doch verloren. Österreich, nahe dran. Irgendwann im weiteren Verlauf des Jahres muss es gewesen sein, da kamen Taste in die Stadt. All die Langhaarigen in ihren zerrissenen Parkas lagen im Park auf der Wiese und sprachen über nichts anderes. Ich selber war eigentlich noch viel zu jung. Ich kannte bis dahin weder Taste noch deren Kopf, den großartigen Sänger, Gitarristen und übrigens auch Saxophonspieler Rory Gallagher aus Irland. Aber ich spürte nur zu gut, dieses Konzert muss ich unter allen Umständen sehen. Den fraglichen Abend dann habe ich ganz offensichtlich verblüffend ähnlich erlebt wie ein Zeitzeuge namens Burkhard Weiß, dessen zu einem wirklich grandiosen Gedicht zusammengefasste Erinnerungen ich durch puren Zufall beim Herumsurfen im Netz entdeckt habe. Rory Gallagher nennt Weiß in wohl bewusst falscher Schreibweise sein Werk, an dessen Ende er die, Zitat, Scheiß-Vorband dafür geißelt, dass sie ihre Spielzeit in jener Nacht überzieht. Gegen 22.30 Uhr nämlich muss er nach Hause. Von Taste mitsamt Rory Gallagher ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Mehr an Ausgehzeit aber war mit den Eltern wohl nicht verhandelbar. Und exakt so ging es auch mir. Das von Burkhard Weiß gezogene Fazit des Abends ist dementsprechend auch meins. Rory Gallagher habe ich nie live gesehen. Aber ich war nahe dran. My baby says I don't know when. I'm walking down that long road with a smile upon my face, broken hearted, but you won't see a trace. Feeling disconnected, these blues are out to kill. Sweep them in the corner, put them in the bin. All right, so you don't sympathize. Don't expect that you should. Walk right for one day. You might run into this patch of gray cloud too. Sympathize. glad you should. But stay bright for one day. You might run into this patch of gray cloud too. Gravel in my pockets for the places I have been. The soles of my shoes are paper thin. Got sand here in my pockets from the place that I come from. That's where I'm going, so I'll say so long. Hey. Österreich, nahe dran. Im Juni 1995 verstarb Rory Gallagher im Alter von 47 Jahren in London. Dass ihm zu Ehren in seiner irischen Geburtsstadt Ballyshannon, dem Vernehmen nach übrigens die älteste Stadt Irlands, seit Jahren ein Festival veranstaltet wird, wusste ich nicht. Bis Jock es mir erzählte. Mein Freund Jock von der Band Bollock Brothers. Das Rory Gallagher International Tribute Festival. Einer der in diesem Jahr verpflichteten Musiker, ein Keyboarder namens Robert Bible, ist just letzte Nacht verstorben. Jock hat mir erzählt, während einer nächtlichen Autofahrt sei dem Mann ein Pferd in den Wagen gelaufen und jener Robert Bible habe den Crash nicht überlebt. Ein ungewöhnlicher Tod. Ich war offen gestanden etwas sprachlos und versäumte, Jock auf eine Band anzusprechen, die ich irgendwann in den 80er Jahren nur zu gerne einmal hätte live spielen sehen. Eine Band aus Österreich, die Brüder. Die Gruppe tourte zu jener Zeit, damals, einige Tage lang im Vorprogramm der Bollock Brothers. Als ich eines Abends jedoch auftauchte, um sie live zu sehen, war die Band plötzlich verschwunden. Es stellte sich heraus, Jock persönlich hatte sie aus dem Vorprogramm herausgekickt. Mit einer etwas arg schmalen Begründung, mir gegenüber zumindest. Very, very scheiße sei die Band gewesen, radebrechte er in seinem typisch deutsch-englischen Mix. Very, very scheiße. Es lässt sich also festhalten, ich habe die Brüder nie live gesehen, aber ich war ganz nah dran. Already a long time ago. Everything's been said so clearly. Do you want to know? This race is running and there is no turning back. It hasn't been fun, but there is nothing I regret. Give me your blessing, don't stand in my way. Blessing, there's nothing left to say. Give me your blessing, don't stand in my way. Just give me your blessing, today's not yesterday. Left to say. So plötzlich, wie die Brüder, die wir übrigens gerade gehört haben, in meinem Gesichtsfeld aufgetaucht waren, so plötzlich verschwanden sie auch wieder. Ich habe nie wieder etwas von der Band gehört. Wenn in all den Jahren darauf irgendein junger Kerl mir weismachen wollte, es gäbe da eine neue, hochinteressante Band aus Österreich, dann konnte es freilich passieren, dass ich nur müde abwinkte und in einer Mischung aus Trotz und Resignation entgegnete: An die Brüder reicht sowieso niemand heran. Das hatte zugegebenermaßen etwas von Klamauk und entsprach zudem auch nicht ganz der Wahrheit. Naked Lunch, H.P. Zinker, die Sofa Surfers, eine ganze Reihe anderer Acts mehr. Und nicht nur Acts, auch Label, darunter dieses famose namens Angelika Köhlermann Records. Es wäre blanker Unsinn, so zu tun, als sei Österreich in all den Jahrzehnten nach Falcos Erfolgen nichts weiter als eine reine Pop-Underground-Overground-Diaspora gewesen. DJ Ötzi, Christina Stürmer, schön, aber nicht gut. Nein, das meine ich auch nicht. Ich meine, manchmal war es schon ein wenig deprimierend. Vor einigen Jahren etwa hörte ich mich durch das Album einer Salzburger Band namens The Seesaw. Einige Titel, Britpop inspiriert, gefielen mir recht gut. Und aus irgendwelchen Gründen teilte ich der Band das auch mit. Die Antwort kam postwendend. Man freue sich über die Resonanz, schrieb mir ein Mitglied der Band. Und künftig wolle man mich über alles die Band Betreffende auf dem Laufenden halten. Schön, aber nicht gut. Weitere Songs, nämlich die ich erhielt, begeisterten mich nur mäßig. Die an mich gerichteten Schreiben waren ausgesprochen freundlich und nett formuliert. Die Band bat mich darin um ein Urteil. Doch mir war nicht nach Urteilen zumute. Es gibt einfach Tage, da mag ich es nicht. Mag es nicht so und auch nicht anders. Also schrieb ich wahlweise arg verspätet zurück, oder aber ich schwieg und fühlte mich schlecht dabei. Fühlte mich zerrissen, wie Herr von Lips. Ein Kapitalist übrigens, wie er im Buche steht. Genau dort, in einem Buch, war ich dieses Herrn von Lips irgendwann einmal gewahr geworden. Es handelt sich um ein Bühnenstück, eine Posse. Der Zerrissene, verfasst von dem österreichischen Dramatiker, Sänger, Schauspieler Johann Nepomuk Nestroy. I spent the night Österreich, nahe dran, Musik gerade von The Seesaw. Zurück aber nochmal zu diesem angesprochenen Bühnenstück, Der Posse, Der Zerrissene. Darin dieser Herr von Lips, ein echter Müßiggänger, dem nichts und niemand im Leben echt erscheint. Ein Zyniker ist der, der es auf die Spitze treibt, als er eines Tages beschließt, die erstbeste Frau heiraten zu wollen, die von nun an sein Haus betrete. Einige Verwicklungen führen dazu, dass er dann aber in den reißenden Fluss vor dem Haus stürzt. Ein Bauer nimmt ihn auf, als er entkräftet das Ufer erreicht. Irgendwo. Unerkannt hilft er dem Bauern bei dessen Tagewerk und verliebt sich in Kati, dessen Tochter. Kein Wunder, sein Leben nämlich wird plötzlich real. Es bekommt Handlung, Tiefgang, Emotion. All das also, was vorher fehlte. Und jetzt der Sprung, der Übergang hin zur Musik. Landen können wir da ohne jedes Wenn und Aber nur hier, bei Kreisky aus Wien. Vier Musiker, deren lärmend sperriger und eher langsam als schnell rotierender Rock mich an durchgeknallte Acts aus New York denken lässt, rund um John Spencer oder auch Todd Ashley, diesen weithin unterschätzten Kopf von Bands wie Cop Shoot Cop oder Firewater. Aber das hier ist Wien. Es ist, als läge Dünkel über der Stadt, wie Mehltau, und als müsse der jetzt mit der Axt durchschlagen werden. Geht so etwas? Worum geht es eigentlich? Wo waren wir stehen geblieben? Bei Nestroy, dem Dichter, richtig. Und gar nicht so weit weg von ihm schlägt nun Kreisky zu. Die Band. Trouble heißt ihr jetzt erscheinendes Album. Daraus hier der Titel Scheiße, Schauspieler. Oh! person I was broke. You know I could be a comedian if I wasn't such a joke. I guess I knew it all along. Being born's where I went wrong. I always took the medication I was fed. Get out of my head. Get out of my head. Get out of my head. I was trained to be an astronaut if I weren't afraid of heights. And you know I could be a supermodel if you turned out all the lights. But all my days are painted gray, and I got nothing much left to say. And my ambition is lying underneath the bed. Get out of my head. Get out of my head. Get out of my head. I am impressed to digitators. Why don't you disappear for good? Cause Hitler could have been a mediocre painter instead of a super crook. Instead of a super crook. Österreich, nahe dran. Anfang des Jahres besuchte ich das Eurosonic Festival in Groningen. Einer der von mir aufgesuchten Läden am ersten Abend ist schlauchartig. Die Bühne ganz hinten, die Bar direkt vorne am Eingang. Links und rechts der Längswände befinden sich hölzerne Tische, Bänke und Niedrighocker. Alles aus Holz. Die jeweiligen Sitzarrangements sind noch einmal durch weitere hölzerne Balken voneinander getrennt. Ich wette, vor 100 Jahren war das hier noch eine Art Saloon, auch wenn ich in den Wänden auf Anhieb keine Einschusslöcher mehr entdecken kann. Und hier in diesem Laden spielt eine Band namens Francis International Airport. Guter Name, denke ich, und erkundige mich beiläufig, woher die Band denn kommt. Aus Wien, erfahre ich. Typisch, denke ich, Österreicher. Die kann man in einen solchen Schuppen verfrachten, ohne dass sie murren. Der Lärmpegel in diesem Laden ist erstaunlich. In den Sitznischen der beiden Längswände sitzen jeweils 2 bis 3 Pärchen und schnattern um die Wette. Andere würfeln sogar. Der Thekenbereich unmittelbar hinter mir erzeugt den hinlänglich bekannten Basislärm. Bestellungen, Gläser klirren, Spülgeräusche, man kennt das. Andrea, eine Frau, die sich um das Booking der bemitleidenswerten Band kümmert, drängt mich, doch mit ihr gemeinsam in die erste Reihe zu gehen. Ich mag aber nicht. Diese Suppe hat die Band sich eingebrockt, jetzt soll sie die auch selber auslöffeln. Die Zeit vergeht. Nach einer Weile beginne ich die Gruppe zu bewundern. Lakonisch zieht sie ihr Ding durch. Ich ahne mehr interessante Akkordreihen, angenehm lose Strukturen, als dass ich sie hören könnte. Ich mag die Band, obwohl ich abschließend sagen muss, ich habe sie zu keinem Zeitpunkt richtig gehört. Aber ich war verdammt nah dran. nahe dran. Das Feuilleton feiert derzeit Japanik. Die im Berliner Exil lebende Wiener Band um ihren Sänger und Texter Andreas Spechtel. Und wenn das Feuilleton feiert, dann feiert es richtig. So wie zuletzt schon bei James Blake, den ich kaum noch ertrage, ob all der Tonnen von Lorbeerkränzen, die man ihm geflochten hat. Und hier? Einige Referenzwelten sind erneut erstaunlich üppig geraten. Andere beschränken sich auf den übermütigen Falco, den gewieften Bob Dylan, den am Ende seiner Tage verzweifelt den Freitod wählenden jüdischen Schriftsteller und Philosophen Walter Benjamin und den nimmermüden Kampf der ehemaligen Berliner Band Ton, Steine, Scherben. Dies alles meiner bescheidenen Ansicht nach zu Recht. DMDKIULIDT, ein Albumtitel mit dem spröden Charme eines Passworts. Ausgeschrieben, die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Spechtel singt und spricht in einem Mix aus Deutsch und Englisch, mal etwas fahrig, weltläufig, dann wieder konzentriert auf den Punkt. Viel ich, wenig wir. Darum die Frage in Richtung Albumtitel, warum unser Leben, warum nicht deins? Die Musik ist spröde, holzschnittartig, skizzenhaft. Das macht sie interessant. Wenn das Klavier hämmert, mag das dem Angestellten eines Record-Shops hinten im Süden der Stadt auf die Nerven gehen. Das jedenfalls hat er mir zuletzt noch glaubhaft versichert. Ich weiß, viele Leute, die ein Leben lang mit Musik zu tun haben, wollen heutzutage oft nichts mehr als ihre Ruhe. Mir freilich macht dieses Hämmern nichts aus. Ich mochte es schon bei den Scherben. Dass Sänger Rio Reiser sich später kurzzeitig an einer Zusammenarbeit mit Marianne Rosenberg versuchte, war mir übrigens lange nicht bekannt. Überhaupt, ohne ihr Lied »Schlaf bei mir« würde ich die Scherben vermutlich nicht mögen. Wer nie milde ist, taugt nicht zum Kampf. Deshalb ist das Schlussstück des Japanik-Albums in der Tat so ungemein wichtig. Herausgestrichen allgemein wird die Länge des Stücks. Das sind etwa 14 Minuten. Auch das Textende scheint zu Recht vielen bemerkenswert. Sänger Spechtel kündet da von weiteren Strophen, die nicht mehr vorkommen, die aber, so sagt er, relevanter als alles bisher Gesagte sein sollen. Mir persönlich ist auch wichtig, dieses Lied ist milde. Es verläuft im Dreivierteltakt. Einen klassischen Wiener Walzer würde ich es deshalb nicht nennen wollen. Aber man muss schon sagen, es ist ganz nah dran. Gute Nacht. Nein, es ist nicht grad ein Pamphlet. Sie sieht mich an und sagt, du hast doch immer geglaubt, dass es um mehr als die eigenen paar Problems geht. Ja, aber exakt, genau, genau, das ist der Punkt. Dass all unsere Problems für unsere ganz eigenen Paar scheinen. Die ausstaffierten leeren Tage voller Inhalt, ohne Grund. Und die Stunden in den Zimmern, in denen wir einsam jemand nachmalen. Weißt du, ich bin mir langsam sicher und das ist gar nicht personal. Die kommende Gemeinschaft liegt hinter unseren Depressionen. Denn was und wie man uns kaputt macht, ist auch etwas, das uns eint. Das sind die Ränder einer Zone, die wir im Stillen alle bewohnen. Aber Achtung, Achtung, Achtung vor der allzu schnellen Heilung. Denn das, was uns zerstört, will uns gleich schon reparieren. Und unser Schmerz, der darf nicht abfallen. Allein er fällt mit dieser Ordnung, die sich verschwört, uns aufzupäppeln, uns gesund zu amputieren. Und doch fallen wir immer wieder alle an. Der Refrain auf die Pillen, auf den Doktor, die Klinik und die Liebe. Man ruft Geister hier ins Leben, die Lebendigen, die gräbt man ein und schimpft sie Terroristen, Deserteure, nichtsnutzige Tage, die wir doch in den besetzten Zonen, in denen wir unser Leben fristen, werden die Gifte, Partisanen, die Suizidanten. Siehst du nicht die fremden Mächte, die in deinem Körper thronen? Was ist mit dir, mit deinem Ich? Bekommt es nicht überall Risse, doch das ist. ist gut so, denn du bist nichts außer tausend von Versionen. Du bist wie, wann und wo, in welcher Stimmung, welcher Kulisse. Wenn du vermutet losheulst, kannst du spüren, dass was nicht stimmt. Doch zieh nicht die falschen Schlüsse, mach dir erstmal keine Sorgen, denn nicht du bist in der Krise, sondern die Form, die man dir aufzwingt. Atomisierte Einsamkeiten im Westen, Osten, Süden, Norden, bis zum Rand voll mit Strategien rennst du als Fremde durch die Welt. Und dass du nichts dagegen tust, ist eine dieser Strategien. Du stammelst was vom Pazifismus und lässt dich ficken für ein Handgeld. Du magst ihn, ah, und du hast nicht einmal geschrien. Von mir sollen sie Bomben hintragen zu der grauslichen Bagage. Mich werden nicht daran denken, eine Träne zu zerdrücken. Nicht für Angela und ganz sicher nicht für Nikola. Ich werd viel eher in den Knast Bonbonnier schicken. Du siehst im Großen und Ganzen nicht alles beim Alten, nur dass ich finde, es wird Zeit, an dir aufzuhören. Gibt es doch. Wie gesagt, es ist alles beim Alten, nur dass ich finde, es wäre an der Zeit aufzuhören. Das bisschen Gling, Bim, La, La, für gar so wichtig zu halten, gilt es doch nach wie vor, eine Welt zu zerstören. Jedes Lied davon ein Lied zur Restauration. Die Champagner-Revoluzzer, die baden ganz in Weiß, ihr lächerlichen Söldner, ihr habt meinen ganzen Hohn. Ich bin raus und ihr seid drin, bis zum Kopf steckt ihr im Scheiß. Also lass es mich doch zu Ende bringen. Lass mich mein seltsames Lied jetzt zu Ende singen. Du kannst zuhören oder gehen, nur sei still, ach sei so lieb. Da kommen noch ein paar Strophen, an denen mir mehr als